Aber damit war nicht die augenblickliche Königin gemeint. Das waren die Kulturnachrichten mit Rade Jan Jusewitsch. Und nun kommen wir zu den Filmen der Woche. Rembrandt, Goya, Caravaggio, Picasso, Klimt. Das Leben von Malern scheint sich besonders für den Film zu eignen. Jetzt kommt ein neuer Film in die deutschen Kinos von einem Regisseur, den man, würde ich jetzt mal so meinen, nicht unbedingt mit diesem Genre in Verbindung bringt, Mike Leigh. Anke Lewicke, hat Leigh denn einen besonderen Ansatz bei seinem Film über den Maler William Turner? Was hat diesen Gesellschaftskritiker, wie man ihn kennt, bewogen, einen Film über einen solchen Individualisten zu machen? Na, ich würde schon sagen, wir sehen ja eigentlich ein Gesellschaftsporträt und es ist eigentlich ein unverkennbarer Mike Leigh-Film, auch wenn er sich eigentlich sonst immer in der Gegenwart umschaut. Er schaut sich ja einfach die Menschen an, den Alltag, und erzählt so etwas auch immer über eine Gesellschaft, und im Grunde macht er das mit Turner genauso. Also es ist jetzt kein klassisches Biopic, er erzählt nicht eine exzessive Künstlerbiografie nach, sondern er geht in dessen Leben hinein und damit eben auch in eine bestimmte Epoche. Und das ist eben das England der Industrialisierung gewesen. Und das skizziert Mike Leigh durch Turner wirklich mit ganz markanten Alltagsszenen. Also der ganze Dreck, das Deftige. Wenn Turner dann Schweinsköpfe auf dem Markt kaufen geht oder Farben, dann beschwert sich eben sein Farbenhändler über die Rattenplage. Turners Haushälterin hat die Krätze. Und man sieht der Kleidung eben auch an, dass sie nicht jeden Tag gewechselt wird. Aber wenn er dann in die Königliche Akademie geht, Turner war ja schon mit 26 Mitglied, kommt man da eben in die feine Gesellschaft. Also da hat man schon den Klassenunterschied. Und Turner ist eigentlich so ein Wanderer zwischen den beiden Welten, aber er fühlt sich in keiner der Welt so richtig zu Hause, sondern er ist auf einer Suche nach einer ganz eigenen Welt, auf einer Vision von seiner Welt, die er dann eben versucht, auf seiner Leinwand zu entwerfen. Das heißt, dass Mike Leigh eigentlich jetzt richtig zu Hause ist, weil da in dieser Zeit der Klassen Gegensatz noch größer war, als er heute ist. Nun heißt dieser Film einfach nur Mr. Turner. Im Deutschen muss es da noch was dazukommen. Meister des Lichts. Nun haben Sie gerade gesagt, dass das so ein Porträt Englands ist im Zeitalter der Industrialisierung. Aber wie geht Mike Leigh dann mit dem Künstler um? Ist er dann wirklich auch in diesem Film der Meister des Lichts? Ja, das kann man schon so sagen. Also ich finde das ganz schön, weil Mike Leigh eigentlich letztlich weiß, man kann das Mysterium oder das Wesen der Kunst gar nicht richtig ergründen. Und die große Fragestellung seines Films ist eigentlich, wie entsteht Kunst und was sieht ein Maler, was wir nicht sehen? Und dann begleitet er eben Turner, wie er seine Staffelei durch die Landschaft schleppt, ein bestimmtes Licht eben sucht. Und dann fand ich, es gibt so eine Schlüsselszene, da ist Turner auf einem Boot, ist hoher See, lässt sich an einem Mast festbinden und er guckt in den Himmel. Und die Kamera guckt nicht mit ihm in den Himmel, sondern eben auf Turners Gesicht. Und da ist eben wieder diese Frage von Mike Leigh. Was sieht er? Und wir sehen dann aber so die Entstehung der Kunst, kriegen vielleicht so ein Gespür dafür, dass er vielleicht auch ein Gegengewicht gegen die Industrialisierung gesucht hat. Also er war ja seiner Zeit vorweg. Vielleicht hat er einfach schon die Landschaft gesehen, die demnächst von der Industrie in Beschlag genommen wird. Und er wollte dieser Landschaft eben einfach nochmal anders zeigen und mit dem Licht. Also das fand ich unheimlich schön. Und Timothy Spall spielt den auch so sehr exzentrisch und gleichzeitig ist er aber auch so ein Feingeist. Und er hat dann ja nochmal im hohen Alter, so mit 60, diese schöne Liebesgeschichte mit der Witwe. Und durch diese Witwe sieht er das Leben eben auch nochmal anders. Eine Liebesgeschichte gehört auch dazu. Ein ganz anderer Film, Interstellar von Christopher Nolan, der die Sage um Batman wieder zum Leben erweckt hat. Nun geht's ab ins Weltall. Kann er denn der Science-Fiction irgendwie eine neue Dimension abgewinnen? Ich fand ja erstmal, dass ich eigentlich einen Western-Film gesehen habe. Also ich habe mich zwar durch schwarze Löcher bin ich geflogen, ich war auf anderen Planeten, aber trotzdem ist es so die klassische Western-Erzählung. Wir lernen da einen Farmer kennen, der wird von Matthew McConaughey gespielt und der lässt eben seine Kinder und seine Farm zurück. Er war auch mal NASA-Pilot und die Erde ist eben droht unterzugehen. Es gibt kein Getreide mehr. Offiziell ist das NASA-Programm eingestellt, aber im Geheimen wird weiter geforscht und er kriegt jetzt eben die Chance nochmal ab ins Weltall. So, und da denkt man doch bei diesem Weltall gleich an Stanley Kubrick und 2001. Ist da die Hybris eines Regisseurs mit ihm durchgegangen, wenn er das auch als Vorbild nimmt? Na, ich würde sagen, es sind schon einmalige Bilder, die ich da sehe. Also auch schon auf der Erde, wenn da die Sandstürme kommen oder das schwarze Loch, wenn man da durchjagt oder das Wurmloch, wo man mit in andere Dimensionen kommt oder die fünfte Dimension, die dann auch visualisiert wird, wenn Zeit und Raum sich auflösen. Aber anders als Stanley Kubrick würde ich diesen Film nicht nochmal sehen, weil alles totgequatscht wird. Bei Kubrick bleibt ja alles ein philosophisches Rätsel in den Bildern. Hier wird aber alles mit Quantentheorie, Esoterik und sonst was totgelabert. Also am besten den Film mit Ohrenstöpseln sehen und nur die Bilder bewundern. Also Bilder gibt es auf alle Fälle in beiden Filmen. In Mr. Turner, der Meister des Lichts von Michael Lee, und in Interstellar von Christopher Nolan und für Fazit gesehen von Anke Lewicke.